Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 28. März 93. Zwei Briefe von dir liegen vor mir, die noch unbeantwortet sind. Durch Herrn von Münchhausen wirst du ein paar Zeilen erhalten, aber nur so viel, als nötig war, um ihn bei dir einzuführen. Von Ästhetizis erhältst du heute noch nichts. Müßig bin ich nicht gewesen, aber ich möchte gern noch einen Schritt weiter kommen, ehe ich dir wieder darüber schreibe, also heute von dem, was uns näher liegt. Deine Rückfälle sind äußerst verdrießlich, aber im Ganzen genommen, glaub ich, kannst du doch mit diesem Winter zufrieden sein. Die Anfälle waren doch seltener und weniger heftig, ungeachtet du im vorigen Sommer dich nicht völlig so sehr schonen konntest, als ich gewünscht hätte. Von diesem Sommer, da du von aller drückenden Arbeit frei bist, verspreche ich mir mehr. Ich wollte nur, dass du jetzt noch keine Vorlesungen hieltest. Meine Hoffnung, dich in Jena zu sehen, wird immer mehr zur Gewissheit. Meine Kollegen sind im vorigen Jahre in Bäder gereist. Ich will diesmal auch eine Brunnenkur für meinen Kopf brauchen, der im Dresdner Klima von Zeit zu Zeit einer Portion Pyrmonta bedarf. Wir haben einen Plan gemacht, wie wir mit Kindern und Gesinde 14 Tage in Jena zubringen können, ohne euch und uns in Verlegenheit zu setzen. Du wohnst in einem Garten, überlass uns dein Stadtlogis. Am Tage sind wir bei dir, unsere Kinder und Gesinde werden bei den alten Mamsells beköstigt und wir schlafen in euren Zimmern. Außer uns will zu gleicher Zeit Graf Gessler nach Jena kommen und vielleicht noch mehr Leute. Dies alles wird aber erst im letzten Teil des Sommers geschehen, wie ich vermute. Zu Pfingsten besucht uns die Zerbster Tante und bleibt ein paar Wochen. Dann geht D. vermutlich mit der Herzogin, die jetzt in Berlin ist, nach Karlsbad. Und so wie sie zurückkommt, geht's an die Reise. Sei du nur hübsch gesund, dass uns die Freude nicht verdorben wird. Huber ist für mich gestorben. Nach den Feiertagen, schreibt mir Kunze, wird er hier eintreffen. Ich danke dir, dass du die Zurückgabe der Briefe von ihm ausgewirkt hast. Die seinigen werde ich dir schicken und D. wird einen aussuchen, der dir mitgeteilt werden soll. Fast zweifle ich an Kunzens Absichten auf D. Ich hoffte immer, dass er diesen Winter heraufkommen würde, aber er hat erhebliche Abhaltungen gehabt. Die nächste Zusammenkunft wird entscheidend sein. Wäre D. vor 2 Jahren frei gewesen, so wäre sie jetzt Kunzens Frau. Dein Körner.